KV Crimes, ein Track von Kurt Weill and the Violators. Er spielt live am Dienstag, den 28. Mai im Knust. Kurt Weill aus New York hat die Band The War on Drugs damals mitgegründet und dann hat er ihr ersten Album, ich glaube sogar schon vor dem Album ist er ausgestiegen, um sich auf seine Solo-Karriere zu konzentrieren. Und wenn er singt, dann klingt das ziemlich nach Tom Petty und das macht auf jeden Fall ziemlich gut. Der Track gerade eben vom Album Walking on a Pretty Days erschien vor einigen Monaten, war auch Platte der Woche hier beim Sunday Service. Und dieses Konzert ist auch Konzerttipp der Woche. Kurt Weill habe ich schon mal live gesehen, ist wirklich ziemlich großartig hier. Von ihm noch ein Track, Never Run Away. Never Run Away, Kurt Weill, auch der Track vom letzten Album Walking on a Pretty Days. Er spielt live am Dienstag im Knus, Kurt Weill and the Violators, seine Backing Band, das ganze Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Am gleichen Tag sind die Satellite Stories im Indra zu Gast. Die Band kommt, ach Quatsch, was rede ich denn da? Satellite Stories sind im Indra zu Gast, genau. Die Band kommt, weiß ich gerade nicht, wo die herkommt. Ich habe mich gerade was Falsches eingelegt, aber ich habe sofort das Richtige drin. Scandinavian Girls heißt deren Track, den wir hier hören. Und wie gesagt, das Ganze dann am Dienstag live dort in dem Club, wo früher mal die Beatles gespielt haben. Scandinavian Girls. Scandinavian Girls, das ist also dieser Song von den Satellite Stories. Die kommen aus Finnland und spielen am Dienstag ihren ja ziemlich harmlosen Indie-Pop im Indra. Am Mittwoch dann sind die Concrete Knives zu Gast im Molotow. Die Band kommt aus Frankreich. Fünf junge Herren, die hier zu hören sind mit Greyhound Racing. We'll be right back. Das waren die Concrete Knives aus Frankreich. Klingt eigentlich eher so ein bisschen skandinavisch vom Sound her, aber egal. Die Band spielt live am Mittwoch, den 29. Mai im Molotow. Dann am Donnerstag spielt David Lemaitre in der Prinzenbar von seinem Album Latitude hier sein Track Valediction. Sleepwalk in a daydream, full of things that should have happened. With a raincoat and a smoke machine, calling ghosts you had forgotten. Maybe you're trying much too hard. Forgive yourself for changing. Girl, if you go back to the start, would it really change the ending? Let it go. Let it go. let it go. Yesterday left million years ago. Das war David Lemaitre mit der Vale Diction, der Track vom Album Latitude. Und wenn er singt und die Gitarre anschlägt, klingt das wie so eine ruhige Version von José González. Ich finde das wirklich ganz, ganz großartig, was er macht. Er kommt aus Bolivien, aus der Hauptstadt La Paz und wohnt aber inzwischen in Berlin. Und da ist von daher nicht so weit, wenn er wann war das noch, hier am Donnerstag, den 30. Mai in der Prinzenbar spielt. Auch das Konzert der Woche vom Sunday Service, auch von ihm noch ein Track. Und zwar hier der Riverman von David Lemaitre. Said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure, for when she thought of summer rain calling for her mind again, she lost the pain and stayed for more. I'm going to see the river man. I'm gonna tell him all I can about the path. I'm feeling free. He tells me all he knows about the way his river flows. Don't suppose it's meant for me. Ooh, how they come in. David Lemaitre hatten wir mit dem Riverman. Eine Coverversion, das Original stammt von Nick Drake. Aber hier, das Cover fast genauso bezaubernd wie das Original. David Lemaitre könnt ihr live erleben. Am Donnerstag, den 30. Mai, spielt er in der Prinzenbar. Auch das, wie gesagt, neben Kurt Weill. Am Dienstag im Knust, beides Konzerttipp der Woche hier vom Sunday Service. Am Freitag gibt es dann Honig Bana in der Prinzenbar. Die Band machte ordentlich Krach, kommt auch irgendwie aus Skandinavien. Und hier kommen sie mit ihrem Track Fuck Kunst. Son of God, the song is in that is even legal. Kunst, ein Track von Honning Barner. Die Band kommt aus Norwegen und der Track zu hören auf dem Album Werden er Enkel. Und ja, wer es rockig mag, der kann sie live sehen. Honning Barner spielen am Freitag, den 31. Mai in der Prinzenbar. Am gleichen Tag sind Bomb the Bass zu Gast im Mojo Club. Bomb the Bass ist das Projekt von Tim Simeon und inzwischen auch verstärkt durch Paul Conboy. Die hatten in den 80ern, 87, so ein Hit mit Beat This, gleich einer der ersten Tracks, wirklich ziemlich oben in den Charts gelandet, machen immer noch Musik, inzwischen musikalisch ein bisschen anders gelagert. Ihr neuestes Album In The Sun erscheint in ein, zwei Wochen, davon schon mal der Track Wandering Star, Bomb The Bass, am Freitag live in der im Mojo Club. Wandering, wandering, wandering, wandering. Wandering Star, das war ein Bomb the Bass, der Track vom kommenden Album In the Sun wird es heißen und Bomb the Bass live am Freitag im Mojo Club zu erleben, das ist der 31. Mai. Am Samstag dann ein Doppelkonzert auf Kampnagel, zum einen spielt dort Scout Niblet und dann auch noch dabei Olaf Arnalds, das ist die Schwester von Olafur Arnalds, bekanntermaßen aus Island kommend, von ihr hier der Track Crazy Car. Dearest, here's a song. Beautiful, so bright and young. You got mojo, you got soul. Full of colors, pearls and poetry. Climbing over cemetery walls, watering the sea. Fire is fire, that is all. Don't go in the crazy car. Stream of gold from your guitar. Good old Lolita. You're a diva, you are strong. Baby, what the hell is wrong? What is wrong with vanity? Why not just embrace it? A pop star is a pop star. Don't go in the crazy car. The box only for a moment. We have made it circle shape for you. Don't go in the crazy car. Don't go in the crazy car. Don't go in the crazy. Don't go in the crazy car. Olaf Arnalds hörten wir mit Crazy Car. Ich weiß gar nicht, mit wem sie hier gerade im Duett sang. Klang so ein bisschen nach Will Oldham, aber ich glaube nicht, dass er das war. Bonnie Prince Billy. Olaf Arnalds spielt auf Kampnagel am Samstag, den 1.6. Ebenfalls dabei ist Scout Niblet. Die Dame kommt ja aus England, hat aber inzwischen ihre Heimat in Portland, Oregon in den USA aufgeschlagen und vor kurzem mit It's Up to Emma, mein Gott, Neuplatte veröffentlicht. Und davon hören wir natürlich auch einen Track. Can't Fool Me Now. Hier kommt Scout Niblet live nächsten Samstag auf Kampnagel zu erleben. Thank you. what's behind that smile. We'll be right back. Don't Fool Me Now. Scott Niblett hörten wir gerade. Der Track vom Album It's Up to Emma. Ihr könnt sie live erleben, Scott Niblett, die eigentlich auch Emma heißt mit ihrem wirklichen Vornamen. Und früher auch gerne mit einer blonden Perücke auftrat, aber die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Scott Niblett spielt zusammen mit Olaf Arnalds am Samstag, den 1. Juni, auf Kampnagel. Dann noch ein Tipp für alle Post-Rock-Freunde. Am Sonntag spielen Vessels, eine Band aus England, im Hafenklang. Hier ihr Track, The Sky Was Pink. Thank you. Das waren Vessels, schönster Post-Rock aus England, der besseren Sorte in diesem Fall. Ihr könnt die Band live erleben im Hafenklang, da spielen sie am Sonntag, den 2. Juni. Und dann noch ein Tipp für nächsten Montag, natürlich wieder hier ab 20 Uhr live beim FSK, den Sunday-Service anschalten, nicht vergessen. Etwas Eigenwerbung darf ja vielleicht auch mal sein an dieser Stelle. Als nächstes Musik von einem gewissen Markus Fjällström, der kommt aus Schweden, hat schon einige Platten veröffentlicht, hat auch zum Beispiel schon mit dem schwedischen Royal Ballet zusammengearbeitet, ist auch mit dem schottischen Kammerorchester Musik für Film, Theater, da sonstige Geschichten gemacht und jetzt eine EP veröffentlicht, die nennt sich Epilogue MEP mit insgesamt 6 Stücken drauf. Hier seine Dance Music, so heißt der Track von Markus Fjällström. Music, auch schön mit ganz schön viel Rausch unterlegt. Ein Track von Markus Fjällström von der Epilogue MEP. Und auch der nächste Herr kommt aus Skandinavien. Lasse Mathiesen kommt aus Dänemark und wohnt aber auch teilweise, glaube ich, mal in Berlin. Und hat eine Platte aufgenommen namens Carry Me Down. Eher so Singer-Songwriter-Kram. Hier zu hören mit dem Track Traveling Song. Has a darkness to it. Something here resonates in me. Did I aim for the right coordinates? A night like this, heavenly thing fades. When fall comes soon, jacket from the shop in Marais. I'll wear it till it gets too cold.